Erster Nebukadnezar war der König von Babel. Er kam nach Juda. Joachim arbeitete 3 Jahre für ihn. Dann wollte Joachim nicht mehr hören. Zweiter Gott schickte viele Feinde gegen Juda. Sie wollten das Land kaputt machen. Gott hatte das vorher gesagt. Dritter Gott war sehr böse auf Juda. Er wollte sie nicht mehr sehen. Das passierte wegen der Sünden von Manasse. Vierter Manasse hatte viele unschuldige Menschen getötet. Jerusalem war voll mit Blut. Gott wollte das nicht vergeben. Fünfter Alles andere über Joachim steht in einem Buch. Es ist das Buch der Könige von Juda. Sechster Joachim starb. Sein Sohn Joachin wurde der neue König. Siebter Der König von Ägypten blieb in seinem Land. Der König von Babel hatte alles Land genommen. Achter Joachin war 18 Jahre alt. Er war 3 Monate lang König in Jerusalem. Seine Mutter hieß Nehusta. Neunter Joachin tat böse Dinge. Gott war nicht zufrieden mit ihm. Er war wie sein Vater. Zehnter Die Soldaten von Nebukadnezar kamen nach Jerusalem. Sie schlossen die Stadt ein. Elfter Nebukadnezar kam selbst zur Stadt. Seine Soldaten kämpften gegen Jerusalem. Zwölfter Joachim ging zum König von Babel. Er gab auf. Nebukadnezar nahm ihn als Gefangenen mit. Dreizehnter Nebukadnezar nahm alle Schätze aus dem Tempel. Er nahm auch das Gold aus dem Palast. Gott hatte das so gesagt. Vierzehnter Er nahm 10.000 Menschen aus Jerusalem mit. Er nahm Soldaten und Handwerker mit. Nur arme Leute blieben da. 15. Er brachte Joachim nach Babel. Auch die Mutter und die Frauen kamen mit. Alle wichtigen Leute mussten gehen. 16. Er nahm 7.000 Soldaten mit. Auch 1.000 Handwerker mussten mitgehen. Sie waren alle Gefangene in Babel. 17. Nebukadnezar machte Matanja zum neuen König. Er gab ihm den Namen Zedekia. 18. Zedekia war 21 Jahre alt. Er war 11 Jahre lang König in Jerusalem. Seine Mutter hieß Hamutal. 19. Zedekia tat böse Dinge. Gott war nicht zufrieden mit ihm. Er war wie Joachim. 20. Gott war sehr zornig auf Jerusalem. Er schickte das Volk weg. Dann wollte Zedekia nicht mehr auf den König von Babel hören.